بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Beginnt im Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heilen Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir haben in den letzten Unterrichten uns zunächst einmal unterhalten über die Rücken eines Bay'a-Vertrages und danach haben wir uns oder angefangen zu unterhalten über die Bedingungen eines Bay'a-Vertrages. Und die Bedingungen sind von zweierlei Art. Es gibt Bedingungen, die quasi der Gesetzgeber gesetzt hat und gestellt hat. Und es gibt Bedingungen, die die Vertragspartner bei einem Vertrag stellen dürfen. Unser Thema, wie in den letzten Unterrichten, es geht um diejenigen Art von Bedingungen, die jetzt der Gesetzgeber gestellt hat. Wenn diese nicht vorhanden sind, dann ist auch der Bay'a-Vertrag nicht vorhanden. Und wir haben gesagt, wir haben uns bereits unterhalten, oder wir haben gesagt, jede dieser einzelnen Säulen des Bay'a-Vertrages, ob das jetzt die beiden Vertragspartner sind oder ob das insbesondere der Thaman und der Muthman ist. Das sind Sachen, über die wir uns gesondert unterhalten, die bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. Wie zum Beispiel in Bezug auf die Vertragspartner haben wir die Geschäftsfähigkeit erwähnt, auf Arabisch Ahaliyat und Tasarruf. Und jetzt sind wir gerade seit dem letzten Unterricht dabei, diesen Thaman und Muthman zu besprechen und gesagt, dass der Nutzen, der aus diesem Bay'a-Vertrag hervorgeht, dieser Muthman, dass dieser, weil der Thaman haben wir gesagt, das ist ja meistens also unproblematisch, aber der Muthman ist das Problem und dieser Nutzen, diese Afahaj, sagt man, diese Manfa'a muss Mubah sein und dieses, die Tatsache, dass es Mubah ist, darf nicht, haben wir gesagt, die Folge aus einer Haja sein. Und das war das Beispiel, speziell in Bezug auf den Hund, damit unsere Regel oder damit unsere Definition auch für einen Bay'a-Vertrag nicht verletzt wird. Wir haben uns dann unterhalten über das Beispiel des Hundes, über das Beispiel der Ungeziefer und zuletzt über das Beispiel des Verkaufens eines Mushaf. Und das sind ja alles Beispiele für Muthman, die verkauft werden. Die Frage ist dann, inwiefern ist diese Bedingungen erfüllt, dass es Mubah ist und dass dies nicht die Folge einer Haja ist. Der nächste Punkt, über den wir uns gesondert unterhalten möchten, weil das eben, wir haben ja über Ungeziefer gesprochen. Ungeziefer ist etwas Nutzloses und in diesem Zusammenhang sprechen die Gelehrten auch über das Verkaufen von Menschen, ja, weil das an dieser Stelle am geeignetsten passt und das nennt man sogenannte Madan. Das heißt also, wenn wir uns unterhalten über ein bestimmtes Thema und ein anderes passt hier am ehesten im gesamten Fiqh, dann erwähnen die Gelehrten das auch an dieser Stelle. Und das Verkaufen von Menschen ist natürlich gesetzlich gesehen verboten, das Verkaufen von freien Menschen. Also egal, ob sie lebendig sind oder ob sie verstorben sind. Und der Beweis dafür, den haben wir aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf Arabisch berichtet uns Abu Huraira, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah azza wa jal hat gesagt, ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرْ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِي أَجْرَهُ. Dieser Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala, folgenden dreien werde ich am Tag der Auferstehung ein Gegner sein. Jemand, der bei mir schwört, sein Versprechen gibt und hinterher untreu ist. Jemand, der einen freien Menschen verkauft und das Entgelt verschlingt. Und jemand, der einen Menschen anheuert, seine volle Leistung in Anspruch genommen hat und ihm dann seinen Lohn verwehrt oder ihm dann seinen Lohn nicht gibt. Der entscheidende Punkt ist eben das Verkaufen des Menschen, wie der Prophet a.s. in diesem Hadith darauf hingewiesen hat. Was können wir daraus schlussfolgern? Wir schlussfolgern daraus, dass wenn ein Mensch nicht verkauft werden darf, dann dürfen auch seine einzelnen Körperteile nicht verkauft werden. Und das ist gerade in der heutigen Zeit interessant, um daraus abzuleiten, dass man eben weder das Herz noch die Niere eines Menschen noch seine Hand noch irgendwelche anderen Körperteile von ihm verkaufen darf. Und die logische Begründung dafür ist ja auch neben dem Hadith des Propheten, dass der Mensch ein Eigentum Allahs ist. Der Mensch ist ein Eigentum Allahs und nur der Eigentümer darf mit seinem Eigentum machen, was er will. Ansonsten darfst du nicht machen. Deswegen ist auch dir verboten worden, dir selbst zu schaden. Wie Allah sagt, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, tötet euch nicht selbst. Du hast nicht das Recht, mit deinem Körper zu machen, was du möchtest. Und Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, sagt, es gilt unter Übereinkunft der Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Und daraus, oder an dieser Stelle passend, ist ebenfalls die Thematik zu erwähnen. Ja, wie ist es denn jetzt umgekehrt nicht das Erwerben eines Körperteils und dann eventuell, dass man, Gott bewahre, einen Körperteil von sich loswerden möchte? Natürlich ist diese Sache auch grundsätzlich verboten. Also jemand kann nicht auf die Idee kommen und sagen, ich möchte gerne meine Hand loswerden oder mich kastrieren lassen oder mein Geschlechtsteil entfernen. Also solche Sachen, warum? Auch wieder aus der gleichen Begründung, wie wir abgeleitet haben. Du bist nicht Herr deiner selbst. Ausgenommen von diesem Verbot ist es, wenn wir, oder erst noch einmal einen Schritt zurück, was ist denn der Grund dafür, dass man sich selbst nicht einen Körperteil amputieren lassen darf und ähnliche Sachen, weil das letztendlich zu deinem Tod führen kann, wenn man das erlauben würde. Und da das sich selbst zu töten verboten ist, dann ist auch der Weg dorthin verboten. Da es also um den Schutz des Lebens geht, stellt sich dann die Frage, darf man sich selbst Schaden zufügen, um sein Leben zu schützen? Wie geht das? Ja, das, indem man eventuell eine Krankheit hat und diese Krankheit sich in der Hand befindet oder einem bestimmten Körperteil befindet, den man, wenn man ihn entfernt, man nicht deswegen daran stirbt. Ja? Wie heißt das dann? Es ist wiederum machen wir eine Ausnahmeregel. Warum? Weil es ja hier um den Schutz des Lebens geht. Das können wir unter anderem auch ableiten aus der berühmten Geschichte von Musa und Al-Khadir, alayhim as-salatu was-salam, als diese beiden Propheten unterwegs waren. Und ihr wisst, in der einen Szene oder in der einen von diesen drei Situationen, die sie durchgemacht haben, hat ja Al-Khadir a.s. ein Loch in das Schiff geschlagen und ist dadurch beschädigt. Ja, und was wollte er dadurch erreichen? Weil eben der Herrscher, der König, an der Stelle, wo sie vorbeifahren wollten mit dem Schiff, jedes gute Schiff beschlagnahmt hat. Also dadurch, dass er es beschädigt hat, hat er das gesamte Schiff bewahrt. Ja? Und das war eine schöne Regel, die wir aus dieser Geschichte ableiten können, unter anderem für den Menschen selbst. Aber eben nur, um tatsächlich das Leben zu schützen, ja? Und nicht eben als Vorsichtsmaßnahme. Deswegen, wenn jemand fragen würde, darf ich meine Mandeln vorsichtshalber entfernen, fragen wir ihn, gibt es einen Schaden, der gerade besteht und der droht sich auszuweiten? Nein, dann darfst du auch diese Operation nicht weil es gibt nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala unnötig erschaffen hat im Menschen. Ja? Auch was manche Leute, die jetzt keine Mediziner sind, sagen, dass der Blinddarm keine Funktion hätte und so, das stimmt alles nicht. Alles, was im Körper ist, hat eine Funktion. Allah subhanahu wa ta'ala hat nichts Sinnloses erschaffen. Das ist auch ein Beweis, sage ich mal, von vielen Beweisen, dass der Mensch eben nicht sich irgendwie entwickelt hat zu dem, was er ist, weil dann wären ja Teile von ihm sinnlos noch im Laufe der Entwicklung. Es sei denn, wir sind am Ende der Entwicklung angekommen, aber das ist ja eine Sache für sich. Auf jeden Fall, diese Geschichte dürfen wir daraus ableiten und auch würde das sich selbst schaden oder trennen vom Körperteil und Ähnlichem, das würde ja letztendlich, Gott bewahre, der Ayah widersprechen, der Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, das heißt, wir haben die Kinder Adams geehrt. Wenn wir über verstorbene Menschen gesprochen haben, dann ist es angebracht, an dieser Stelle über verstorbene Tiere zu sprechen. Die verstorbenen Tiere sind unterschiedlicher Art. Denn wir wissen, es gibt Landtiere und es gibt Meerestiere. Und dann gibt es wiederum eine dritte Gruppe von Tieren. Das sind diejenigen, die sowohl im Land, auf dem Land leben, als auch im Meer leben. Und dann ist eben die Frage, wie wir damit umzugehen haben. Erst einmal, uns geht es um Maitah. Maitah bedeutet, also es geht jetzt um den Verkauf von toten Tieren. Was verstehen wir unter Maitah? Unter Maitah verstehen wir jedes verstorbene Tier, das zum Verzehren nicht erlaubt ist. Jedes verstorbene Tier, das zum Verzehren nicht erlaubt ist. Das heißt, wenn wir es eigentlich essen dürften, hätte es durch die islamischen Riten getötet werden müssen, um es halal zu machen. Ist aber nicht der Fall. Und deswegen nennen wir es Maita. Und Allah Azza wa Jal hat das Maita verboten. Und Maita ist Najis. Und wie heißt es? Aber wir unterscheiden, durch meine Definition ist es eigentlich schon klar, aber wir unterscheiden zwischen den Landtieren und den Meerestieren. Dadurch, dass ich gesagt habe, es ist ein Tier, das wir eigentlich essen dürfen, aber nur dadurch, dass wir es durch die islamischen Riten töten, fallen ja die Meerestiere weg. Ja, fallen die Meerestiere weg, weil diese müssen nicht geschlachtet werden, brauchen sie nicht. Auf jeden Fall, kehren wir zu den Landtieren zurück. Und da interessieren uns also quasi nur diejenigen Tiere, die eigentlich, die man eigentlich essen darf, aber eben jetzt nicht ordentlich geschlachtet worden sind. Denn wenn das Tier ordentlich geschlachtet worden ist, wie ein Schaf, dann darf man es ja essen und es ist tahir, aber darf man es auch verkaufen. Aber wenn das Schaf eben verendet ist, das heißt eben nicht ordnungsgemäß geschlachtet worden ist, dann ist es najis und darf dementsprechend nicht verkauft werden. Diese Regel leiten wir gleich ab, inshallah ta'ala. Aber das ist abgeleitet aus einem Hadith des Propheten, oder diese Regel haben wir aus einem Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Und das gilt übrigens gemäß Ijma' der Gelehrten, dass man Maitatiere nicht verkaufen darf. Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. Wahrlich, Allah und sein Gesandter haben den Handel mit Khamr, Maita, Schweinefleisch und Götzen verboten. Uns interessiert es bis dieser Stelle besonders den Begriff der Maita. Maita kommt vom arabischen Wort natürlich Mayit oder Mayt. Das Tote oder das Sterbende. Gemeint natürlich das Gestorbene, Verendete. Die Frage ist jetzt noch einmal, bezieht es sich auf alle tote Landtiere? Nein. Denn gemäß Ijma' der Gelehrten sind hiervon die Heuschrecken auszunehmen. Und daraus abgeleitet, und das ist jetzt das Wichtige an der Geschichte. Also wir haben normalerweise Maita ist haram und najis und verboten zu verkaufen. Dann haben wir unter Einkunft der Gelehrten eine Ausnahme, das sind die Heuschrecken. Was können wir daraus ableiten? Wir können daraus ableiten, dass das Verbot von Maita darauf zurückzuführen ist, dass diese Tiere najis sind. Warum? Weil Heuschrecken eben nicht najis sind, selbst wenn sie Maita sind. Okay? Diese Regel leiten wir daraus ab und das übertragen wir dann auf alle anderen ähnlichen Tiere, wie eben Heuschrecken. طيب, woher wissen wir das, dass diese Tiere ausgenommen sind? Weil Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhum berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. Er berichtet, dass der Prophet hat gesagt hat, uns sind zwei Arten von Meita und zwei Arten von Blut erlaubt worden. Die beiden Arten von Meita sind der Fisch und die Heuschrecken, und die beiden Arten von Blut sind die Leber und die Milz. Die Leber und die Milz. Das heißt also, Blutarten eben sind diese Organe, die irgendwas so mit Blut so zu tun haben. Insofern, das Entscheidende an diesem Hadith sind eben die Heuschrecken, weil das eben Landtiere sind, keine Meerestiere sind, und trotzdem sind die verendeten Tiere davon halal zu essen und tahir. Warum oder was ist das, was zeichnet diese Tiere aus? Es zeichnet diese Tiere aus, dass diese so klein sind, dass sie, wenn sie verletzt werden, nicht bluten. Das zeichnet diese aus. Und deswegen haben wir diese Grundregel, all diese Tiere. Und da weiß es. Es geht jetzt nicht um den Sinn, ob man es verkaufen darf oder nicht alleine. Es geht jetzt erstmal um die Najasa. Wie zum Beispiel auch viele Ungeziefer, wie zum Beispiel Ameisen. Ameisen zum Beispiel, oder Fliegen oder Stechmücken, all diese fallen unter diese Kategorie, dass sie nicht najis sind, wenn sie Meita sind. Ob man sie dann verkaufen darf, hängt noch zusätzlich damit zusammen, ob sie einen wirklichen Nutzen haben oder nicht. Ja. Bei Heuschrecken, auch wenn das ist, vielleicht ist das für die meisten von uns heutzutage, die hier in dieser Welt leben, bei dieser Umgebung leben, ist das vielleicht schwieriger nachzuvollziehen. Aber es gibt Gegenden, wo man das gegessen hat, ja, wo man das als normale Speise gegessen hat und auch noch heute isst. Insofern ist dieser Nutzen da. Und kann sein, dass der Nutzen hier nicht für uns vorhanden ist. Gott sei Dank, weil es uns eben gut geht, aber in anderen Gegenden ein Nutzen sehr wohl vorhanden ist. Und das ist, was wir auch gesagt haben. Und deswegen muss man aufpassen, wenn man über Sachen redet, in Situationen, in denen man sich nicht auskennt. Ja. طيب, wir leiten ab und sagen, wenn man etwas nicht, wenn etwas Meita ist, dann ist diese Sache Najis. Grundsätzlich. Und die Ausnahmen haben wir gemacht bei diesen kleinen Tieren, wie die Heuschrecken. Dementsprechend darf man es auch nicht verkaufen. Das ist der Hukum Shari. Der Hukum Shari ist, dass man diese Sache, das Verkauf davon haram ist. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn man eines dieser verbotenen Angelegenheiten braucht? Ja, das Beispiel wäre eine bestimmte Droge zum Lindern der Schmerzen. Ja. Das sind also eine Droge oder ein Medikament allgemein, das eben berauschend wirkt, aber eben dazu führt, zu einer Art Betäubung führt, sodass man keinen Schmerz verspürt, wenn ein Arzt da oder ein Chirurg sein Messer anlegt. Dann ist eben, was brauchen wir, um diese Operation durchführen zu können? Wir brauchen die Erlaubnis der Verwendung dieses verbotenen Gegenstandes. Deswegen erlauben wir dann in dem Rahmen, wie nötig ist. Ja? Und der nötige Rahmen ist eben die Verwendung dieses Medikamentes oder dieser Droge oder was auch immer, aber eben nicht den Verkauf davon. Und das ist das Gleiche wie in Bezug auf die Hunde, die wir erwähnt haben. Und deswegen sollte jemand genötigt sein dazu, dass er etwas Verbotenes kauft, weil er es auf keine andere Weise erhalten kann, dann lastet die Sünde auf dem Verkäufer und nicht auf dem Käufer. Weil der eine ist entschuldigt und der andere ist nicht entschuldigt. Manche Gelehrte haben aus der Notfallregelung, aus der Darura abgeleitet, dass man auch dann bezahlen darf für den Khamr oder ähnliches, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Aber das ist, wenn man es genau nimmt, zu viel des Guten. Oder da hat man mehr erlaubt, als man eigentlich braucht. Man braucht eigentlich nur die Verwendung und man braucht nicht den Handel damit deswegen zu erlauben. Und deswegen hier müssen wir, und das Gleiche gilt auch für, wenn wir jemanden, der zum Beispiel eine Niere braucht oder was auch immer an Organen transplantiert werden, dann ist eben ein Unterschied, ob ich es kaufe, ob ich das benutzen darf oder ob ich das auch erwerben darf. Ja. Und wie gesagt, im Notfall lege die Sünde eben auf den Verkäufer und nicht auf den Käufer. Das ist eine Angelegenheit. Und eine wichtige Thematik, die wir diesbezüglich auch erwähnen möchten, ist der Unterschied zwischen dem Hukum Shar'i und der Fatwa. Und das ist eine Sache, die manche Leute durcheinander bringt. Denn wenn ich sage, dass der Handel mit verbotenem Haram ist, der Handel mit zum Beispiel Maita oder der Handel mit einem Organ verboten ist, wenn ich sage, man darf kein Herz kaufen, man darf kein ich rede jetzt von Menschenherzen, ja, nicht von den Tieren, die man sowieso essen darf. Ja. Also wenn man zum Beispiel keine Niere kaufen darf, dann ist das der Hukum Shar'i, ist das Haram. Wenn aber jemand dazu genötigt ist, ja, dann ist die Fatwa dafür halal. Und manche Leute bringen hier Sachen durcheinander. Oder man hört sogar vom einen oder anderen, dass er sagt, wie früher war es haram, jetzt ist es plötzlich halal geworden. Nein, das ist der Unterschied zwischen dem Hukum und der Fatwa. Und das ist eben das Problem manchmal, wenn man eine Fatwa liest, die für eine bestimmte Person geschrieben worden oder gesprochen worden ist und sie dann überträgt auf andere Fälle, die entweder übereinstimmen, dann ist es gut, aber wenn sie nicht übereinstimmen, dann hat man eben die Fatwa missbraucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Hukum ist eben trotzdem, dass es haram ist. Das ist so viel zu den veränderten Landtieren. Dann kommen wir zu den veränderten Meerestieren. Über die veränderten Meerestiere, da haben wir auch einen ganz klaren Nass des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weil er ja gefragt worden ist. Er sagte, O Gesandter Allahs, manchmal verreisen wir auf dem Meer und haben nur wenig Wasser dabei. Wenn wir dieses Wasser für den Wudu benutzen, dann dursten wir. Dürfen wir mit dem Meereswasser Wudu machen? Und dann sagt der Prophet, das Meereswasser ist Tahur und dessen Verendetes ist Halal. Sein Meereswasser, das Meereswasser ist Tahur. Tahur bedeutet, es ist an sich rein und anderes reinigend. Also darf man auch damit den Wudu vollziehen, den Ghusl vollziehen. Und auf der anderen Seite hat er das hat er noch als zusätzliche Information gegeben. Und das ist natürlich, wie die Gelehrten darauf hinweisen, die Weisheit des Propheten, dass man dem Fragenden, wenn er schon kommt und dich fragt über zum Beispiel über wie lange man auf der Reise über seine Ledersocken streichen darf, und du sagst ihm, du darfst 3 Tage und 3 Nächte darüber streichen, also 72 Stunden, und dann sagst du ihm noch dazu, wie sieht's aus, weißt du die Regeln über das Kürzen des Gebetes, das ist ja auch eine Sunna auf der Reise, und dann gibst du ihm diese Information zusätzlich mit, dann macht das natürlich Sinn. Und wegen solchen Aussagen des Propheten haben die Gelehrten, wie wir vorhin auch erwähnt haben, bestimmte Themen an bestimmten Stellen im Fiqh erwähnt, weil es eben dort am besten passt. Er sagte, das heißt, dessen Maita ist halal. Also ist grundsätzlich für uns alles, was im Meer lebt, ja, also wir haben ja gesagt, es gibt 3 Kategorien, es gibt diese Landtiere, Meerestiere und die mal da und mal da sich aufhalten. Ja. Wie ein Krokodil zum Beispiel. Okay. Aber diese 2. Kategorie jetzt, das heißt diejenigen, die sich immer im Wasser aufhalten, eben die Fische, und was dazugehört, diese grundsätzlich gelten alle als halal, wenn sie Meta sind. Das heißt, wenn sie Meta halal sind, dann sind sie natürlich erlaubt zu essen. Ja? Weil es gibt ja keine Methode, um Fische zu schlachten. Sondern ein Fisch wird geangelt, man wartet, bis er stirbt, die Sache ist erledigt. Und dann isst man ihn oder man kocht ihn schon vor. Und und dadurch, dass er gesagt hat, dass es die Meta des Meerentieres halal sind, wissen wir, dass sie auch Tahir sind. Und wir schlussfolgern daraus, dass man sie auch verkaufen darf. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und die meisten Gelehrten machen auch keinen Unterschied zwischen einem Fisch, der geangelt wird, und einem Fisch, der tot aufgefunden wird. Und deswegen gibt es diese berühmten Hadith über Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, bei dem er am Meer, am Strand, einmal einen riesigen Wal gefunden hat. Und er und seine Leute haben dann dort 18 Tage lang gegessen. 18 Tage lang von diesem Wal gegessen. Und dann haben sie dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sogar etwas mitgebracht. Und er hat davon gegessen, alaihi salatu wassalam. Und uns reicht ja, wir brauchen ja nicht die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer, sondern es reicht ja seine Tatsache, dass er davon gegessen hat. Und Ausnahme davon ist die Grundregel, wenn dieser Fisch einem Schaden zufügen würde, wenn man ihn isst, wie wenn er zum Beispiel schon schlecht riecht oder faul geworden ist oder giftige Substanzen in sich hat und so weiter. Das sind Ausnahmeregeln. Aber grundsätzlich gesehen erlaubt uns dieser Hadith alles aus dem Meer. Egal, ob es fischartig aussieht oder ob es nicht fischartig aussieht, wie zum Beispiel Lobster oder wer sind die? Oder Garnelen oder Hummer, meine ich ja, oder was auch immer. Grundsätzlich, wenn wir eine Ausnahme machen wollen, brauchen wir dafür einen Beweis, wie zum Beispiel der Schaden. Der Schaden allgemein, weil der Prophet sagte, la darar wa la dirar. Das heißt, man darf weder sich selbst Schaden zufügen, noch sich gegenseitig Schaden zufügen. Dann gibt es diejenigen Tiere, die sowohl auf dem Land leben, als auch im Meer leben. Und dann ist eben die Frage, packen wir das in die Kategorie der Landtiere oder passen wir das in die Kategorie der Meerestiere? Wenn wir es in die Kategorie der Meerestiere packen würden, würden wir sagen, das ist halal als Meta. Und wenn wir es in Landtiere packen, würden wir sagen, das ist als Meta haram. Und die Gelehrten haben dazu unterschiedliche Ansichten, je nachdem, woran sie das festmachen. Ja? Manche Gelehrte sagen, ich schaue auf die Zeit, wo das Tier die meiste Zeit verbringt. Verbringt es mehr im Wasser, dann zähle ich es zu den Meerestieren. Verbringt es mehr Zeit auf dem Land, dann zähle ich es zu den Landtieren. Und das ist eine Vorgehensweise. Die zweite Ansicht und die stärkere Ansicht ist, dass wir nicht schauen, wo es die meiste Zeit verbringt. Die erste Ansicht, Allah weiß am besten Bescheid, ist ein bisschen problematisch, weil da könntest du auch ein bisschen, sag ich mal, einwirken darauf, ne? Wo das sich mehr auffällt. Aber die zweite Ansicht scheint wohl die stärkere zu sein, ist, dass man schaut, wo dieses Tier geboren ist, wo dieses Tier geboren wird, wo es sich vermehrt und wo es sich zurückzieht, weil das sind so die Sachen, die mit dem Leben des Tieres in Verbindung stehen. Und dementsprechend würde man urteilen, und das sind Fälle, wo man manchmal auch vielleicht einen Meeresbiologen oder einen anderen fragen muss, um solche Entscheidungen treffen zu können. Und manchmal gibt es auch von einer Sorte Tier unterschiedlich. Manche, das ist Arten, Unterarten haben solche Eigenschaften, manche solche. Und da gibt es die dritte Ansicht, sie macht sich das Leben leicht und sagt, solche Tiere gelten für mich als Najis, weil wenn ich mir nicht sicher bin, ob es halal ist oder haram ist, dann packe ich das lieber in die Kategorie haram. Aber das ist problematisch, weil du könntest ja umgekehrt auch machen. Ne? Es gibt Landtiere und Meerestiere. Und warum gehst du davon aus, dass es eher, du kannst auch von der umgekehrten, es ist vielleicht sogar vernünftiger, weil grundsätzlich alle Tiere erlaubt sind zu essen. Aber wie gesagt, das ist, wir bevorzugen die zweite Ansicht, dass man eben schaut, wo das Tier seine Eier legt oder sich vermehrt und zurückzieht und ja, dass er geboren wird. طيب, passend zu den verendeten Tieren, wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen, und hier sehen wir auch, mashallah, tabarakallah, oder mashallah, la quwwata illa billah, wie Allah im Koran sagte, hier sehen wir, wie schön die Gelehrten das gedanklich strukturiert haben. Wir haben jetzt uns angeschaut, wie ein Maitah-Tier zu betrachten ist als Ganzes. طيب, wie ist es denn, wenn wir ein Maitah-Tier nur zum Teil betrachten? Was heißt das, nur zum Teil betrachten? Das bedeutet, stell dir mal vor, von einem Menschen, Gott bewahre, wird eine Hand amputiert. Der Mensch ist eine Sache, der lebt ja noch, inshallah. Aber was ist mit der Hand? Gilt diese Hand als Tahir oder gilt sie als Najis? Und das gleiche beim Tier. Du hast ein Schaf. Ein Schaf, wenn es verendet ist, ist es Najis. Aber was ist, wenn es einen Arm verliert, durch einen Unfall zum Beispiel? Und dieser Arm, darf man den dann essen? Ja, oder ist er Najis? Und hierfür haben wir einen Hadith, der uns die Sache verdeutlicht. Abdullah ibn Umar berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayya, fa ma quti'a minha fa huwa mayta. Das heißt auf Deutsch übersetzt: Was von einem lebendigen Tier abgeschnitten wird, gilt wie wenn es mayta wäre. Okay, und deswegen jedes Tier, wenn es tot wäre, Meta wäre, dessen Körperteil, wenn es zu Lebzeiten getrennt wird, gilt schon vorher als Meta. Ja. Und deswegen das Schaf, das Bein des Schafes, oder der Kopf des, ja gut, Kopf, das ist tot, aber die Hand des Schafes oder so, all diese, diese Körperteile und sind gelten als Meta. Insofern darf man das dann auch nicht essen und nicht verkaufen oder kochen oder braten oder so. Es geht aber hierbei um diejenigen Körperteile, die schmerzempfindlich sind, wie das Auge, wie die Ohren, wie die Zehen und so weiter. Es geht nicht um diejenigen, wie die Gelehrten sagen, in denen sich die Seele nicht befindet, wie zum Beispiel alles Leblose, dementsprechend wie eben Haare oder Nägel. Der Beweis dafür, den haben wir auch im Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا مَأْثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Das heißt, Allah sagt: Und aus ihrer Wolle, ihren Fellhärchen und aus ihrem Haar haben wir euch Ausstattung und Nießbrauch auf Zeit gemacht. Surah 16, Vers 80. Was heißt das aus dieser Ayah? Das heißt, Allah azza wa jal sagt uns das als eine Wohltat von ihm. Er preist sich selbst durch eine Wohltat, und zu diesen Wohltaten gehört die Wolle, die er uns durch die Schafe gibt. Also muss es ja halal sein und tahir sein. Das dürfen wir es ja nicht benutzen, richtig? Und wann wird die Wolle geschert? Ja, zu Lebzeiten des Schafes in der Regel. Insofern ist diese Sache tahir, und der Faqih, der schaut sich die Ayah an und den Hadith an und schaut, was ist denn der Grund? Was ist denn der Unterschied zwischen der Hand, die ein Schaf verliert, oder die Haare, die ein Schaf verliert? Und der Unterschied ist eben die Lebendigkeit. Na, die Haare sind nicht lebendig, und die Hand ist sehr wohl lebendig, und deswegen ist das eine Tahir und das andere Najis. طيب, da wir diese Regel abgeleitet haben, kommen wir zum nächsten Punkt und sagen: Grundsätzlich darf nichts verkauft werden, was Najis ist, sowohl materiell als auch immateriell. Sowohl materiell, Najasa, materiell Najasa ist zum Beispiel dieses Meta-Tier oder Urin eines Menschen, ja, und ähnliches. Und wie heißt das? Immaterielle Najasa, ist zum Beispiel ein Götzen. Und das haben wir aus dem Hadith vorhin, der Prophet ﷺ hat ja Harrama bay'al Asnam, das heißt, er hat das Verkaufen von Sanam verboten. Sanam sind irgendwelche Gebilde, zum Beispiel aus Stein gehauen, die einen Götzen darstellen. Das sind Sachen, die najis sind, im übertragenen Sinne, im materiellen Sinne, und die sind ebenfalls verboten. Und das lesen wir noch einmal in einer Ayah, in der Allah Azza wa Jalla sagte: قُلْ لَا أَجْدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Diese Ayah ist sehr wichtig, weil sie weist auf den eigentlichen Grund des Verbotes hin. Sag, also Surah 6, Ayah 145, sag: Ich finde in dem, was mir als Offenbarung eingegeben wurde, nichts, das für den Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist Meiter oder ausgeflossenes Blut oder Schweinefleisch. Denn das ist ein Gräuel. So. Denn das ist ein Gräuel, ist eine Begründung für das Verbot. Und Gräuel im Arabischen heißt Rijis, und Rijis bedeutet Najis. Okay, und das ist eben der, und das heißt, die Begründung ist eben, weil diese Sachen najis sind. Insofern wissen wir, dass ausgeflossenes Blut najis ist, Maitah najis ist und Schweinefleisch najis ist. An sich, das sind Najasat an sich. Das bedeutet, auch wenn du das 100-mal reinigen würdest, würde es niemals tahir werden, solange es eben immer noch Maitah oder Blut ist oder Schweinefleisch ist. Und das ausgeflossene Blut, darum geht, hier geht es beim ausgeflossenen Blut um das Blut, das beim Schlachten fließt. Ja. Dieses Blut, das beim Schlachten fließt, ist gemäß Übereinkunft der Gelehrten Najis. Warum? Na, weil Allah Azza wa Jalla es ausdrücklich im Koran erwähnt wird. Ja. Meistens die Sachen, die unter Übereinkunft gelten, sind deswegen, es gibt deswegen darüber keine Uneinigkeit, weil eben es eine klare Ayah dafür gibt oder einen klaren Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt. Wir sind ja im Kapitel des Bay' und deswegen ist dieser Hadith für uns wichtig. Wir haben ja gesagt, es ist Najis. Woraus entnehmen wir jetzt, dass es auch verboten ist zu verkaufen? Naja, wenn es Najis ist, dann ist der Hukum dafür, dass es haram ist, zu essen. Ja. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ. Wahrlich, wenn Allah Leuten etwas verboten hat, hat er ihnen auch das Entgelt dafür verboten. Wie steht es um Dinge, die nicht najis sind, sondern mutanajis sind? Was ist der Unterschied? Najis ist etwas, was an sich najis ist, wie ich vorhin gesagt habe, wie das Blut zum Beispiel, dass auch wenn du es reinigst und nochmal reinigst und nochmal reinigst, wird es dadurch nicht tahir, richtig? Aber wie ist es mit dem Mutanajis, das heißt das Verunreinigte? Darf man es verkaufen oder darf man es nicht verkaufen? Man darf Verunreinigtes verkaufen, indem man auf die Najasa hinweist. Und natürlich darf es nicht um die Najasa gehen, sondern es geht eben um, wie heißt es, um das, was verunreinigt worden ist. Stellt euch vor, ein geschlachtetes Schaf, das jemand, von dem jemand das Blut noch nicht gereinigt hat, ist verunreinigt. Und jetzt hast du Halal mit Haram vermischt. Darf man es verkaufen? Ja, darfst du es verkaufen. Und hier sieht man ja die Verunreinigung deutlich, das ist ja nicht das Problem. Und es geht ja nicht um die Verunreinigung, sondern es geht um. Aber wichtig ist, dass natürlich hier die Verunreinigung, das ist wichtig, dass sie auch trennbar ist, ja, indem man es eben die Haut abzieht oder wäscht oder ähnlich die Verunreinigung losführt. An dieser Stelle haben wir noch drei Punkte für heute, inshallah ta'ala. Einmal die Dünger, dann Fette und Öle und Tiersamen, die diesbezüglich erwähnt werden müssen. Einmal die Dünger. Düngemittel Das sind manchmal auch eben das ist, Ausscheidungen von Tieren. Und wir unterscheiden eben diesbezüglich zwei Arten von Düngemitteln. Einmal das, was Tiere ausscheiden, die man essen darf. Und diese sind gemäß der richtigeren Ansicht Tahir. Das ist die Ansicht der Hanafiya, Malikiya und Hanbaliya, die Mehrheit der Rechtsschulen. Natürlich, das Thema Nahrung und so ist ein eigenes Kapitel im Fiqh. Das müssen wir an dieser Stelle eben, wir solche Sachen vorziehen. Aber grundsätzlich gilt für uns als Regel, dass jedes Tier, das man essen darf, und diese Regeln sind nicht bei allen Gelehrten, aber die Regel, die wir jetzt hier verwenden und benutzen und bevorzugen, ist, dass jedes Tier, das man essen darf, dessen Dung ist Tahir. Jedes Tier, das man essen darf, dessen Dung ist Tahir. Das heißt, dessen Ausscheidungen sind Tahir. Und dazu gehören eben die Tiere, Kamele, Schafe, Ziegen, Vögel, die keine Greifvögel sind und so weiter. Dann gibt es Ausscheidungen von Lebewesen, die man nicht, von Lebewesen, die man nicht essen darf. Wie heißt das? Ein Beweis natürlich für die erste Kategorie ist noch, oder ist der entscheidende Beweis ist eigentlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchen Leuten, die sich in Medina nicht wohlgefühlt haben, aufgrund der Umgebung, also es sind Leute, die auf dem Land leben, die kamen jetzt in die Stadt und die sind dann erkrankt. Und damit sie wieder geheilt werden, hat der Prophet ihnen gesagt, dann geht ihr aus der Stadt raus zu den Kamelen der Zakar und trinkt dort von ihrem, das entscheidende Sache, von ihrer Milch und von ihrem Urin. Okay? Und dadurch wurden sie dann auch geheilt. Und das ist eben für diese, und das ist auch eine Sache, wo man auch aufpassen muss, dass die prophetische Medizin soll auch so angewandt werden, wie sie auch, inshallah ta'ala hilft. Ja? Ansonsten, wenn man, egal welches Heilmittel man nimmt und es falsch verwendet, hast du nichts davon. Ja? Und die Tatsache, dass er ihnen eben das empfohlen hat, weist darauf hin, dass dieses Heilmittel oder dass die Milch und der Urin des Kamels Tahir sind, weil sonst wäre es zu essen nicht erlaubt. Wenn jemand einwenden würde und sagen würde, wieso, es kann doch trotzdem Najis sein, aber es ist als Heilmittel aufgrund der Umstände erlaubt worden. Als Notfall sozusagen, ja, als dringende Sache. Wir sagen, das stimmt nicht, weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azzawajal kein Heilmittel eine Sache setzt, die haram ist. Okay? Deswegen, wenn die Sache eigentlich haram ist, dann kann darin auch kein Heilmittel sein. Ja. Insofern, das ist die Regel, die wir ableiten, deswegen wie heißt es, übertragen wir das Beispiel des Kamels, was die Tahara, seine Ausscheidungen angeht, auf alle anderen Tiere, die man essen darf. Und die Gemeinsamkeit ist eben, dass man Kamele essen darf und Schafe essen darf. Dann übertragen wir den einen Fall auf den anderen nach den Regeln des Qiyas. Solange nichts dagegen spricht, können wir auf dieser Regel bleiben. Das gilt aber nicht unter Übereinkunft der Gelehrten und das ist eben die Ansicht, die wir jetzt hier bevorzugen und vertreten aufgrund der erwähnten Beweise. Ein weiterer Beweis natürlich ist auch, dass der Prophet a.s. uns erlaubt hat, in Schafsställen zu beten. Und es besteht kein Zweifel, dass ein Stall, in das sich ein Schaf jeden Abend zurückzieht, ja, beschmutzt ist durch die Ausscheidungen dieses Tieres. Und da wir trotzdem dort beten dürfen, weist daran, dass dieser Platz Tahir ist. Manche wenden ein und sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch verboten, dass man in neben Kamelen betet, in Kamelstellen betet, ja, ihre Rückzugsorte, Marabid al-Ibil. Da sagen wir, dieses Argument gilt nicht, denn der Grund des Verbotes, bei Kamelstellen zu beten, hat nichts zu tun mit der Najasa der Kamele oder den ausscheidenden Kamele, sondern ganz einfach, dass sie eben, wie es im Hadith heißt, خلقت من الشياطين, das heißt, sie haben einen satanischen Charakter, wenn man das so übersetzen darf. Und diese Tiere sind einfach gefährlich. Ja? Und wenn ein Schaf auf dich fällt beim Beten, ist nicht so, wie ein Kamel auf dich fällt beim Beten. Und deswegen ist das der Grund des Verbotes ein ganz anderer. Und Allah Azzawajal weiß am besten Bescheid. Tayyib. Ja, für uns gilt dementsprechend, wenn das der eine Dung Tahir ist und darin, jetzt kommt die zweite Bedingung, darin ein Nutzen ist, wie zum Beispiel Taubendung für Zitronenbäume, dann ist auch der Verkauf von dieser Art Dung halal und erlaubt. Ansonsten eben nicht, weil nur weil es Tahir ist, heißt es nicht, dass man es verkaufen darf. Da muss auch ein Nutzen darin sein, ansonsten eben nicht, wie zum Beispiel der Dung eines Esels, dieser ist Najis und dementsprechend verboten. Tayyib. Wie sieht es aus, nachdem was wir jetzt an Regeln gelernt haben, wenn jemand sagt, ich habe ein Düngemittel, in dem sich ein Nutzen befindet, also Düngemittel ist ja was Nützliches, also ich benutze etwas als Düngemittel, es ist aber Najis. Darf ich es verkaufen und darf ich es benutzen? Dann sagen wir, das Verwenden, vielleicht ja, kommt immer auch auf den Schaden an, ja. Weil wenn ich Pflanzen mit Düngemittel versorge, das Najis ist und diese Najasa sich widerspiegelt in der Frucht der Pflanze oder wo auch immer oder im Tier, dann ist es natürlich ein Problem. Deswegen hat der Prophet sallam auch das verboten, Jalala-Tiere zu essen. Jalala-Tiere sind Tiere, die sich von Najasa ernähren und da muss man ihnen erstmal eine Zeit lang wieder Tahir-Essen geben, damit eben man nicht zu Schaden kommt durch das Essen, was man davon isst, weil es eben verboten ist, sich selbst zu schaden oder anderen zu schaden. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, haben gesagt, wenn darin ein Nutzen steckt, dann darf man auch Najis-Dünger verkaufen. Also diese Ikhtilaf gibt es. Aber die Mehrheit der Gelehrten verbietet das. Die Mehrheit der Gelehrten verbietet das. Und wir haben dafür auch einen relativ eindeutigen Hadith, je nachdem, wie man ihn versteht. Und zwar berichtet uns Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam am Tag der Befreiung Makkas, während er in Makka war, hat sagen hören: Wahrlich, Allah und sein Gesandter haben den Handel mit Wein, mit Maita, mit Schweinefleisch und Götzen verboten. Jemand sagt, O Gesandter Allahs, was ist mit dem Fett eines Maita-Tieres? Was ist mit dem Fett oder Öl eines Maita-Tieres? Damit werden die Schiffe bestrichen und das Leder eingeschmiert und die Leute benutzen es für ihre Lampen. Da sagt er, sallallahu alaihi wasallam, nein, es ist verboten. Ihr habt genickt. Aber die Frage ist, auf was bezieht sich die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Denn die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht. Sie sagen, manche sagen, das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es ist verboten, bezieht sich auf den Verkauf dieses Öles von den Maita-Tieren. Und andere haben gesagt, nein, er meinte die Verwendung davon. Oder man kann es auch sagen, beides. Und die richtigere Ansicht in Bezug auf das Verständnis des Hadith ist, dass wir uns den eigentlichen Grund des Hadithes anschauen. Ja, dass wir uns den eigenen Grund des Hadithes anschauen und nicht nur auf den letzten Satz schauen. Es ist verboten, ist auf alles beziehen. Sondern wir schauen uns an, der Hadith sagt, Allah hat den, Allah und seine Gelehrten haben den Handel mit Meta, mit Wein, mit Meta, Schweinefleisch und Götzen verboten. Okay? Und deswegen, sie werden gefragt, oh, was ist mit dem Fett eines Meta-Tieres? Also verstehen wir diese Frage, was ist mit dem Fett eines Meta-Tieres? Darf ich damit Handel treiben, denn es gibt darin einen Nutzen? Nein, du darfst damit keinen Handel treiben. Okay? Aber die Verwendung davon ist deswegen nicht verboten worden, wenn darin ein Nutzen liegt. Insofern, wenn jemand es parat hat und benutzt es für seine Öllampe, ist dagegen nichts einzuwenden, aber dürfte es verkaufen, darf er es darf er eben nicht, ja? Weil er darf dafür keinen, weil es eben gesetzlich gesehen keinen Wert hat, und was gesetzlich gesehen keinen Wert hat, nicht als Mal gilt, darf auch dementsprechend nicht verkauft werden, ja? Weil man ja dafür keine Gegenleistung bekommt. Fette und Öle, darauf aufbauend, Fette und Öle auf Arabisch nennt man Duhn. Duhn. Und darunter fallen eben Maiskeimöl, Sesamöl, Olivenöl, was weiß ich für Öl darunter fallen. All diese Angelegenheiten fallen. Und uns interessiert natürlich in erster Linie, ob sie Tahal sind oder Najis sind. Und das hängt davon ab, aus woraus sie gewonnen werden. Und wenn diese Öle aus Tahal-Substanzen gewonnen werden, wie pflanzliche Öle im Allgemeinen, dann sind auch diese Öle Tahar und man darf auch damit Handel treiben. Allerdings, wenn diese aus Najis-Tieren stammt, aus Haram-Tieren, aus Meta-Tieren stammt, dann ist natürlich dementsprechend das Öl ebenfalls Najis. Weil könnte jemand sagen, ich habe hier Öl vom Schwein gewonnen. Es ist ja kein Schwein mehr. Es ist ja Öl. Ja? Aber wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das gesamte Schwein als Najis bezeichnet und das gesamte besteht nun mal aus all seinen Einzelteilen. Ja, ein gesamtes besteht immer aus einzelnen Teilen und deswegen bezieht sich der Hukm auf das gesamte Tier und auch auf das Öl, das man daraus gewinnt. Ja, oder was auch immer man diesem Tier entnimmt und Allah weiß es am besten. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte von Tausend einer Nacht, in der manche Leute sagen, dass Erdöl Najis wäre, weil irgendwelche Dinosaurier vor 60 Millionen Jahren gestorben wären, zufälligerweise immer auf der arabischen Halbinsel meistens zumindest, und dann aufgrund der Hitze, der Sonne und des Druckes so weiter und so fort, dass daraus am Ende dann irgendwie Erdöl entstanden ist. Da weiß es, anstatt dass man sagt, Allah Azzawajal hat diese Ni'mah an dieser Stelle der Erde gesetzt, wie er Gold gesetzt hat und andere Mineralien gesetzt hat oder Metalle gesetzt hat, sucht man leider immer eine Möglichkeit der Erklärung, auch wenn sie dem Verstand widerspricht. Also im Verstand widerspricht, meine ich, wie soll denn jemand, der in der heutigen Zeit lebt, etwas nachvollziehen können, was vor 60, 70 Millionen Jahren passiert ist. Wenn das nicht reden ist ohne Wissen, dann weiß ich auch nicht weiter. Auf jeden Fall, deswegen Erdöl, es ist Tahir. Erdöl ist Tahir. Und da gibt es auch keinen anderen, gibt auch keinen Grund dafür, es als Najis zu bezeichnen, denn es gehört allgemein zu dem, was Allah Azzawajal für die Menschen erschaffen hat. Allah sagte, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Das heißt, er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschaffen hat. Auf der Erde und in der Erde. Das Wort Fi heißt auf und in. Und so gehört auch dazu, das Erdöl, Allah weiß es aber, am besten. Dann kommen wir, dann kommen wir noch zu dem letzten Beispiel, und das Beispiel der Tiersamen. Das spielt eine Rolle für diejenigen Leute, die damit Geld verdienen. Also es gibt wertvolle Tiere, wertvolle Kamele, wertvolle Pferde, bei denen man möchte, dass sie sich vermehren. und die man im Laufe der Generation gezüchtet hat. Und der Samen von solchen Hengsten ist wertvoll unter den Leuten, die damit zu tun haben. Und deswegen kauft man manchmal den Samen von bestimmten Tieren, um eben wertvolle Tiere zu züchten. Und dazu haben wir einen, für die Befruchtung der Weibchen, dafür haben wir einen Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhum, er sagte, naha an-Nabiy sallallahu alaihi wa sallam an asb al-fahl. Das heißt, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat den Verkauf des Spermas von männlichen Tieren verboten. Handle es hierbei um eine Ijara, also wenn es sich hierbei um eine Ijara handelt. Eine Ijara ist eben, dass man jemanden anheuert oder ein Tier sich ausleiht, damit, das männliche Tier, das weibliche Tier bestreikt und dementsprechend, das weibliche Tier eben schwanger wird durch diesen wertvollen Samen, dann ist das natürlich ein etwas anders. Ja, also anders, ob ich den Samen kaufe, wie in diesem Hadith erwähnt und ausdrücklich verboten worden, oder ob ich das Tier miete, ja, mir borge, um damit das Weibchen zu aber die meisten Gelehrten verbieten beides. Ja, die meisten Gelehrten verbieten aufgrund dieses Hadithes beides, weil sie sagen, der Sinn des Hadithes ist eigentlich das Ausborgen von den Tieren gewesen, denn das ist der Normalfall. Also ich leihe mir das Tier aus, damit es eben die Kamelstute oder was auch immer besteigt. Die zweite Ansicht der Gelehrten ist, dass sie das in Bezug auf Ijara erlauben, aber nicht in Bezug auf das Sperma selbst. Das zweite, die richtige Ansicht ist die erste. Die Begründung ist, denn selbst wenn man das Tier ausleiht, so ist der eigentliche Zweck der Ijara der Samen dieses Tieres. Ja. Und nicht eben, dass man es reitet. Ja, und das ist eben ein Unterschied. Man schaut auf den Zweck, auf den eigentlichen Zweck des Vertrages. Und wenn man deswegen das Tier ausleihen würde, um es zu reiten, und ein Nebeneffekt davon ist, dass dieser Hengst die Stute besteigt, dann ist das nicht verboten, weil das ein Nebeneffekt des Vertrages ist und diese Nebeneffekte sind zu vernachlässigen, weil es geht ja nicht um diese Sache. Aber wenn man den Ijara-Vertrag macht wegen des Spermas des Hengstes, dann ist das ein Widerspruch zu dem Hadith von Ibn Umar, dem Marfu-Hadith von Ibn Umar, radiallahu ta'ala, an. Ja, und auch logisch gesehen ist es ein vergleichbar mit dem Wasser eines Brunnens. Warum? Weil das Wasser eines Brunnens, wenn du Wasser geschöpft hast, also wenn du bei dem Brunnen bist, Brunnen grundsätzlich gehören allen Menschen. Jeder darf vom Brunnen Wasser was nehmen. Nur die Frage ist, wenn du jetzt zuerst beim Brunnen bist, schöpfst du zuerst. Wenn du fertig bist, warum willst du anderen, mit welchem Recht verweigerst du anderen Menschen das Wasser des Brunnens? Und du sagen die Gelehrten das gleiche über das Tier. Ja. Mit welchem Recht verweigerst du den Samen eines Tieres, den du nicht brauchst? Stell es doch anderen zur Verfügung, so damit sie auch davon profitieren können. Es ist eine Sache, von der du keinen Schaden erleidest, wenn andere davon ebenfalls profitieren. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. An dieser Stelle sind wir fertig mit den verschiedenen Beispielen dafür, dass der Nutzen eines Muthman, wie zum Beispiel eine Ware, die man verkauft, mubah sein muss, ohne dass sich diese Ibaha, diese Erlaubnis aus einer Haja ergeben hat. Ja, und beim nächsten Mal schauen wir dann auf die nächste Bedingung. Und zwar geht es darum, dass die Vertragspartner auch Eigentümer der eigentlichen Ware sein müssen. Und ich denke, diese vielen Beispiele machen auch diese Regeln viel deutlicher, als wenn wir einfach nur die Regel erwähnen würden und jeder versucht, sie irgendwie umzusetzen. Und deswegen, das Beispiel erwähnen ist eines der wertvollsten Sachen bei solchen Regeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch nützliches Wissen geben. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.